Anlässlich des 71. Gründungstages der Partei der Arbeit Koreas schickte Bunyang Woratjit, Generalsekretär des ZK der Laotischen Revolutionären Volkspartei, dem Genossen Kim Jong-un einen Blumenkorb. Am 6. Oktober übergab Pon Kam Intabwari, außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der Demokratischen Volksrepublik Laos in der TVRK, dem stellvertretenden Vorsitzenden des ZK der PDAK, Ri Su-yong, diesen Blumenkorb.